WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Heute sind wir ganz intim unter uns hier im Radio bei 1Live. Das WDR Fernsehen ist nicht dabei. Und wir haben eine freie Themennacht, wie diese ganze Woche. Und das heißt, ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Die erste Anruferin ist die Jasmin und die Jasmin ist 25. Guten Morgen, Jasmin. Guten Morgen. Hallo Jasmin, um was geht's bei dir? Ja, und zwar, also ich habe jetzt vor ungefähr 2 Monaten oder 3 Monaten circa jemanden kennengelernt und hat mich auch total in ihn verliebt und sowas und hat auch alles super gut angefangen und ja, jetzt seit ein paar Tagen meldet er sich gar nicht mehr und 2-3 Monate ist es her, dass ihr euch kennengelernt habt. Ja, genau. Also seitdem haben wir auch jeden Tag Kontakt gehabt und persönlichen Kontakt auch? Oder? Ja, also eigentlich zweimal in der Woche getroffen. Ja. Und sonst jeden Tag geschrieben, telefoniert und allem dem und seit ein paar Tagen ist gar nichts mehr. Allerdings muss ich halt auch dazu sagen, ich bin jemand, die nicht wirklich Vertrauen schließen kann. Mhm. Ich bin sehr, sehr misstrauisch in allem und ich bin halt auch jemand, die sehr, sehr viel diskutiert und das habe ich bei ihm jetzt schon öfters gemacht. Ja, war es ihm vielleicht ein bisschen zu viel? Ja, das war's. Und er hat auch schon immer wieder gesagt, dass es ihm zu viel wird und dass ich ihn halt auch unter Druck setzen würde. Ach so, das hat er gesagt. Ja, aber ich bin halt eine Person, ich kann halt nicht aufhören. Und ich weiß, okay, das waren seine Grenzen. Inwiefern meinte er denn, dass du ihn unter Druck setzt? Ja, weil ich halt alles so schnell möchte. Also schnell Beziehung, also mit ihm zusammenkommen. Weil normalerweise habe ich, ich muss dazu sagen, er ist seit 5 Monaten von seiner Ex-Freundin getrennt. Mhm. Die waren 5 Jahre zusammen. Mhm. Und er hat halt gesagt, er sucht jetzt nichts, also er ist jetzt eigentlich so gesehen nicht auf der Suche nach irgendetwas. Und nicht auf der Suche. Ja. Mhm. Und und ich bin halt auf der Suche nach einer Beziehung. Wie lange bist du denn solo? Ja, seit einem halben Jahr. Naja, ist auch nicht genau. Solo. Nee. So, du machst, ging allerdings so 2 Jahre. Okay, du machst ihm Druck, weil du zu schnell jetzt in eine Beziehung rein willst. Was noch? Ja. Ja, und weil ich halt nur am Diskutieren bin. Über was diskutierst du denn? Über Ex-Freundinnen, also über seine Ex-Freundin, weil Ex-Freundinnen bei mir sind einfach ein rotes Tuch. Du diskutierst mit ihm über seine Ex-Freundin? Ja, also nicht nur Ex-Freundin oder wenn er er geht ja auch arbeiten, oder wenn er jetzt draußen ist oder meldet sich dann nicht und dann diskutiere ich halt immer rum, was hat er gemacht, ja, wer war dabei und sowas. Ich bin halt extrem eifersüchtig. Das ist er auch. Ja. Ich glaube, du gehst ihm einfach auf den Wecker. Ja, das ist es halt. Das tut mir leid, wenn ich so sagen muss, aber ja. Was diskutierst du denn mit ihm über seine Ex-Freundin? Was fragst du denn da? Ja, ob sie vielleicht besser aussieht, weil ich bin halt sehr extrem eifersüchtig, weil ich habe halt auch Komplexe, was mich betrifft. Und, warum? Ich muss dazu sagen, ich habe schon 2 Kinder. Mhm. Und natürlicherweise ist dann die Figur jetzt nicht mehr so, wie sie am Anfang mal war. Ja. Und ich höre die Kinder im Hintergrund, kann das sein? Einer davon, ja. Ja, ist gerade ein halbes Jahr alt. Ah, okay. Genau. Und dann willst du wissen, wie die Ex-Freundin aussah, ob die hübscher war als du und... Ja, also ich bin halt so eine Person, ich frage halt viel und natürlich geht es ihm auf die Nerven. Ich habe versucht, es halt so ein bisschen zurückzuschrauben, aber es geht halt nicht. Also es geht überhaupt nicht. Also ich tue mich total schwer damit. Ich weiß, dass es ein Riesenfehler ist, aber deswegen habe ich ihn jetzt auch einfach wahrscheinlich so verschreckt, dass er jetzt einfach keine Lust mehr hat. Also, jetzt meldet er sich einfach nicht mehr? Nein, gar nicht mehr. Er schreibt auch nicht, er hat keinen Bock mehr, sondern er meldet sich einfach nicht mehr. Das hat er vor ein paar Tagen geschrieben, dass ich halt ihn nur noch nerve wegen meinen ganzen Nörgeleien, wegen meiner Eifersucht mit der Diskutiererei und sowas. Das hat er mir ja schon öfters gesagt, aber ich kann einfach nicht damit aufhören. Und auch, weil ich halt auch niemanden, also ich vertraue ihm halt auch nicht. Und aber Jasmin, was reden wir denn da noch? Das Ding ist gelaufen. Nein, das will ich aber nicht. Ja, das interessiert ihn. Es interessiert ihn wahrscheinlich wenig, ob du das willst oder nicht. Ich würde nur versuchen, an deiner Stelle, du hast ja eine Einsicht, was du falsch machst. Ne? Mhm. Das ist dir klar, dass du... Ja, das ist mir klar. So, stopp, jetzt will ich nicht hören, ich bin aber so und ich kann nicht anders. Das ist alles Quatsch. Wir alle können uns, wenn auch schwerlich, aber wir können uns verändern, wenn wir das wollen. Manchmal nur ein bisschen, aber ein bisschen reicht manchmal auch schon aus. Das heißt, du bist 25, das ist nur ein cooles Alter, wo man sich wirklich noch gut verändern kann. Wenn du mal 45 bist oder so, ist das um ein Vielfaches schwieriger, sich zu verändern. Ja, aber ich habe halt auch ein Problem damit, weil durch meine Vergangenheit, ich habe halt auch Verlustängste und sowas. Und vielleicht kommt es auch deswegen, dass es so extrem bei mir ist. Aber du, dir ist ja klar, dass du dadurch die Menschen verlierst, wenn du so bist. Du hältst ja die Menschen oder machst dich auch interessant für Menschen, wenn du ein bisschen zurückhaltender bist und souveräner. Mhm. Indem du sie klammern willst, verlierst du sie. Du verlierst sie. Das ist eigentlich die Einsicht, die du dir in deinen Kopf reinhämmern musst. Denn so schadest, durch dieses Verhalten, Jasmin, schadest du dir selbst am meisten. Jetzt bist du traurig. Der ist wahrscheinlich weg und kommt wahrscheinlich nicht wieder. Also eine Hoffnung ist wieder weg. Wenn du jetzt gerade jemanden neu kennenlernst und du kriegst mit, dass der noch gar nicht so auf Beziehung aus ist, dann lass das langsam angehen. Ja, aber ich bin so, das ist halt das. Also jeder sagt mir, lass es langsam angehen, aber ich bin so ein Mensch, ich will halt alles so schnell. Und dann lerne andersrum. Du bist nicht so vom Himmel gefallen. Und das ist nicht in Eisen gegossen, dieses Verhalten. Ja. Das kannst du verändern. Dieses das ist halt sehr schwierig. Gut. Ich sag das mir immer wieder, ich muss einfach ein bisschen einen Gang runterschrauben, Das ist genau, du musst dich einfach etwas mehr zurücknehmen. Und ich glaube, dass du da schon viel gewonnen hast. Und jetzt bist du schon wieder auf die Nase gefallen. Du kannst ja nur daraus lernen. Du lernst nicht daraus, indem du mantraartig wiederholst, ich bin aber so. Damit kommst du nicht weiter. Ja, aber um ehrlich zu sein, das ist irgendwie bei jeder Beziehung gewesen oder beziehungsweise, wenn ich jetzt jemanden Neues kennengelernt habe, das war jetzt immer so, aufgrund dessen meiner Eifersucht oder mein Misstrauen oder mein Diskutieren, also mit dem Rumdiskutieren, ich habe immer irgendwie, ich habe sie immer alle genervt und dann haben sie sich dann immer von mir abgewendet. Also ich. Okay, wir drehen uns jetzt im Kreis. Du weißt, was ich hier jetzt wieder antworten werde. Du weißt es, du hast jetzt ganz oft den Fehler begangen. Jetzt versuche beim nächsten Mal vorsichtiger zu sein. Ein bisschen vorsichtiger zumindest. Ich habe mir halt gedacht, weil ich bin ja 25, er ist 22. Vielleicht macht das auch einfach so sein Alter, dass er vielleicht einfach so ein bisschen naiv ist oder dass er einfach andere Erwartungen hat als ich. Ja, hat er. Er wollte keine feste Beziehung, du wolltest eine. Und damit ist das Urteil, das Todesurteil fast schon für einen Kontakt gefällt. Ja. Suche das erstmal bei dir, was bei dir nicht so gut läuft. Und ich glaube, dass du ganz viele Möglichkeiten in der Hand hast, dass du dein Leben glücklicher gestalten kannst, wenn du dich ein klein wenig korrigierst. Du musst ja nicht ein anderer Mensch werden, das verlangt ja niemand von dir. Aber so ein bisschen, ein klein bisschen. Ja. Es ist ja immer, wenn man eine Niederlage erlebt hat und du hast jetzt eine Niederlage erlebt, ist man erstmal traurig, man ist verletzt. Ja, man ist irgendwie nicht gut drauf. Aber letztendlich bietet jede Niederlage die Chance, dass man so ein klein bisschen daraus lernt und es beim nächsten Mal besser macht. Ja, aber bei mir ist es irgendwie, ich mache es nie besser. Also egal, da kommt immer aber das Jasmin, Gleiche. Beim nächsten Mal machst du es besser, nach unserem Gespräch jetzt. Ja, ich hoffe. Also wie gesagt, ich kann da noch nicht irgendwie die Finger von lassen, weil irgendwie, ich habe jetzt vorhin, also jetzt vor einer Stunde oder so, habe ich ihm jetzt geschrieben, weil eigentlich wollten wir uns ja heute treffen. Und da habe ich ihm jetzt vorhin einfach geschrieben, einfach ohne irgendwie, wie geht's dir, was machst du, wie war dein Tag, nichts, keine Entschuldigung, gar nichts, ich habe einfach nur geschrieben, und, steht das Treffen noch? Oh Mann. Und er hat natürlich nicht darauf geantwortet. Nein. Ja. Mach nichts mehr, Jasmin. Du kannst es doch nicht erzwingen. Mach einfach nichts. Vielleicht machst du dich sogar ein bisschen interessant bei ihm, wenn du jetzt nichts machst, aber ich bin da eher ein bisschen pessimistisch. Zieh grundsätzlich Lehren daraus, wie du dich verhalten sollst. Mehr kann ich dir jetzt nicht sagen. Wir würden uns sonst im Kreis drehen. Ja, aber ich denke mir halt so, wenn er jetzt doch wieder Kontakt aufnimmt, wie soll. Also dieses. Warte erstmal ab, ob er es überhaupt tut. Oh Mann. Nichts. Ich hoffe. Mach gar nichts. Jasmin, ich wünsche dir viel Glück, dass du musst etwas strenger zu dir selbst sein, okay? Ja. Alles Gute. Okay, danke schön. Tschüss. Tschüss. 0800-220-5050, hier ist Hilla. Hilla ist 55. Guten Morgen, Hilla. Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Hilla. Du hast immer eine junge Stimme. Oh, danke. Um was geht's bei dir? Ich habe eine relativ seltene sogenannte unspezifische Kollagenose, die sich sehr hartnäckig gegen alle bisher verabreichten Medikamente zur Wehr setzt. Was ist das denn für eine Erkrankung? Das ist eine Erkrankung des Bindegewebes, wobei sich Bindegewebe im ganzen Körper befindet und sich verhärtet. Ich hatte schon mal einen Anrufer, der genau sowas hatte. Versteinert. Das Gewebe wird sozusagen zu Knochengewebe und ganz starr. Ja. Dieser Anrufer damals konnte gar nicht mehr, der konnte nur noch stehen. So durch den ganzen Körper hatte sich das schon gezogen. Ja. Wie ist es genau bei dir? Also ich bewege mich noch. Die Lunge ist befallen, also mir fällt Treppensteigen mehr als ein Stockwerk schwer. Im Moment geht es mir gerade also körperlich von der Motorik besser, weil sie probieren natürlich viele Medikamente aus und gibt es überhaupt Medikamente, die wirklich wirksam sind? Nee, die leihen sich aus allen möglichen Krankheiten was aus und ich habe jetzt so eine Odyssee von eineinhalb Jahren hinter mir. Und ist jetzt eine Chemo gerade dran. Eine Chemotherapie? Mhm. Was genau soll die bewirken? Das kennt man ja eigentlich nur aus der Krebstherapie. Das wissen, also ganz genau wissen die googeln genau wie ich, das sagen sie auch. Und das, was sie an Chemo gemacht haben, das haben sie vielleicht irgendwo bei den wenigen Patienten, die schon mal sowas hatten, auch probiert. Mhm. Und jetzt probieren sie es bei mir. Ist das eine Generkrankung? Sie haben einen Antikörper gefunden bei mir. Das ist eine, gehört zu den Autoimmunkrankheiten, die Rheuma. Ja. Woher es kommt. Das heißt, du bist damit geboren? Also wenn dieses Gen immer schon in mir war, wie bei Diabetes, dann ist das latent vorhanden gewesen und ist irgendwie jetzt zum Ausbruch gekommen. Ab wann hast du die ersten Symptome bemerkt? Vor anderthalb Jahren. Wie waren die ersten Symptome? Ich war im Ausland, ich hatte ein Jahr Auszeit und da hatte ich Wadenkrämpfe und da hatte ich immer gedacht, ach, das ist Mineralienmangel, weil ich immer nur Wasser getrunken hatte. Mhm. Und dann habe ich Magnesium und alles dazu genommen, aber das war es nicht. Und als ich wiedergekommen bin nach Deutschland, da fing das dann richtig an mit Rheuma und haben sie gesagt, ach, das ist jetzt stressbedingt ein bisschen Muskelrheuma. Mhm. Und dann hat es ziemlich lange gedauert, bis sie da was gefunden haben. Und wie hat sich das nun bis heute entwickelt? Wie stark ist es fortgeschritten? Ja, das ist das Problem, weil das so lange gedauert hat mit dem Suchen und weil sie auch nicht immer alles geglaubt haben, was ich so an Symptomen angegeben hatte, hat es, glaube ich, vom Februar bis Ende Dezember gedauert, also 8 Monate, 10 Monate, bis dann die Diagnose feststand. Ja, und wie weit ist es jetzt fortgeschritten, die Erkrankung? Ja, leider ist die Lunge betroffen. Das heißt, die Kapazität der Lunge ist das Schlimmste und Speiseröhre und Magen und die Muskulatur. Was bedeutet, wenn das Bindegewebe in der Speiseröhre versteinert, um es mal vielleicht populär auszudrücken? Was bedeutet das? Das ist ein sehr großer Vorteil bei Frauen mit Größe 44. Dann isst man nicht so viel. Das heißt, man kann nicht schlucken oder hat. Ja, man kann nicht so. Was passt nicht so viel rein in den Magen? Ah, ja. Das hat auch Vorteile. Ja, gut, aber. Ja, auf den Vorteil könntest du sicher verzichten, wenn du. Ja, gut, aber das Thema ist eigentlich ja nicht die Krankheit an sich, die ist so, wie sie ist, sondern eigentlich für mich mehr, wie geht man mental damit um? Mhm. Also. Hast du mal dich erkundigt, wie viele Leute diese Erkrankung in Deutschland haben? Oh ja, das ist ganz das ist selten. Da gibt das, der Mr. Google gibt da unterschiedliche Werte an. Mhm. Einer von 10.000 oder einer von 100.000, weil es bei mir unspezifisch heißt, kann man es gar nicht genau sagen, weil ich mir aus allen bekannten Kollagenosen, die es auch namentlich gibt, aus jeder Schublade ein bisschen rausgesucht habe. Das heißt, du hast mit noch keinem sonstigen Betroffenen geredet? Ich bin da so im Forum und guck mal so ein bisschen rum, ja. Aber jemanden persönlich gefunden, der sowas hat, habe ich noch nicht, nee. Also der diese unspezifische Art der Erkrankung hat, meinst nee. Du? Mhm. Ja. Das ist ja auch letztendlich dein Thema, wie du es gerade gesagt hast. Welche Wirkung so auf deine Psyche oder Seele hat diese Diagnose, wenn man so eine seltene, etwas vielleicht geheimnisvolle Erkrankung bekommt, die nicht heilbar ist? Was macht das mit einem? Also ich bin, sag ich mal, ich würde mich mal beschreiben als ehemaliges ADHS-Kind. Und für mich war das erst, dass ich wie vom Hammer umgehauen wurde, dass ich Sachen nicht mehr konnte, die ich selbstverständlich hielt. Mhm. Also aktiv zu sein und sportlich und so. Aber andererseits ist es auch so, dass ich, als wenn ich einen siebten Sinn gehabt hätte, ja ein Jahr im Ausland gewesen bin, um meine ganzen Träume zu erfüllen. Mhm. Und dass es eigentlich ja nicht so schlimm ist, wie sich das anhört, weil ich die Haken, die ich in meinem Leben abhaken wollte auf meiner To-Do-Liste, gemacht habe. Was waren denn die größten Haken der letzten Zeit? Eine große Reise machen, wohin? Ich war 7 Monate in Neuseeland und 3 Monate in Island. Wow. Einfach nur zum Reisen? Ja, ich bin aber nicht gereist, sondern ich habe auch auf Farmen gearbeitet. Achso, ich wollte gerade sagen, denn das kostet ja viel Geld, wenn man so lange unterwegs ist. Ja, das ja. Arbeiten war ein Freundschaftsdienst und ich habe Haus und Hof verkauft und habe das einfach gemacht. Ach so. Und was gab es noch für einen Haken, den du abgearbeitet oder abgelegt hast? Ich bin mit Delfinen geschwommen, ich habe Wale beobachtet, ich habe tolle Bergtouren gemacht. Das ist ja ich habe Reittouren geleitet, ich habe einen ganzen Hof alleine geleitet. Also das war ganz irre. Das ist ja irre. Das heißt, du kriegst dann die Diagnose einer sehr schweren Erkrankung, an der man ja vermutlich auch sterben kann. Ja. Ja. Und du sagst, so ganz schlimm ist es gar nicht, weil ich vorher alles Tolle gemacht habe, was ich mir in meinem Leben gewünscht habe und vorgenommen habe. Ganz genau. Das ist ja auch eine tolle Entwicklung. So habe ich das auch noch nie gehört. Das heißt, du gehst gelassen mit dieser Erkrankung jetzt um. Ja, also auf so einen Marathon könnte man sich ja vorbereiten mit Training. Mhm. Aber auf so ein Lebensereignis ja nicht so. Und ich schreibe schon immer irgendwie und dann habe ich mir so aufgeschrieben, was hilft dir denn am besten? Also Humor, ne? Mhm. Ist das erstmal. Mhm. Dann brauche ich, glaube ich, eine positive Grundeinstellung, mhm. aber auch eine Struktur im Alltag. Hast du die? Die ich mitmache, ja, klar. Ich liege jetzt hier nicht den ganzen Tag im Bett rum, sondern ich beschäftige mich. Hast du einen Partner? Nee. Wie beschäftigst du dich zurzeit? Also eben mit Durchschreiben. Ich habe mir einen alten Bauwagen gekauft, den ich renoviere mit einer Freundin. Mhm. Ich mache in der Flüchtlingshilfe den Sprachunterricht ein bisschen mit. Mhm. Ich spiele wieder Klavier. Das geht. Ich war mit meinen Kindern verreist. Klavierspielen geht mit der Erkrankung, geht noch? Noch, ja, wenn ich eine halbe Stunde und wenn es gut geht, dann geht's ja. Was haben die Ärzte dir gesagt? Gibt es eine Prognose? Die geben mir keine Prognose. Ich frage immer wieder, was es für eine Prognose ist, das wissen sie nicht, weil die im Moment eigentlich das Ziel haben, diese Krankheit überhaupt erstmal zu stoppen. Das wäre schon ein großer Gewinn. Ja, genau. Ja. Und ich habe sie letztens dann gefragt, weil sie ja da richtig mit rausrücken, wenn sie selber in meiner Lage wären, auf einer Werteskala von 1 bis 10, wie viel Sorgen sie sich machen würden. Mhm. Und? Ja. Was sagten die? 9. 9. 9, also 10 heißt ganz viel Sorgen. Ja. Verstehe. Ich bin da so mehr bei 7. Welche größte Angst verbindest du mit dieser Erkrankung? Die größte Angst? Um, Nee, Angst nicht. Also ich hab Angst, was zu verpassen. Mhm. Also Enkelkinder zu verpassen, das würde mir am schwersten fallen. Mhm. Hilla, ich finde trotzdem bei allem, dass du da hervorragend mit umgehst. Ja, danke. Wirklich, das beeindruckt mich sehr. Du bist so aktiv und du bist dem Leben so zugetan und du suchst dir selbst Betätigungsfelder. Ich weiß nicht, wie bei all diesen Autoimmunerkrankungen, wie weit die Seele da auch eine große Rolle spielt, die Psyche. Ich glaube, ganz doll. Ne, ganz doll. So, ja. dann machst du eigentlich intuitiv das Richtige. Du brauchst wahrscheinlich überhaupt gar nicht zum Psychologen zu gehen. Du machst es schon gut. Ja. Ja, das ist ja das, was Ärzte vorschlagen. Ne, dass sie sagen, man könnte Psychopharmaka nehmen oder ob man psychologische Beratung braucht. Ich sag mal so rein intuitiv, das ist aber jetzt nur mal so ein subjektiver, spontaner Eindruck. Brauchst du alles gar nicht. Du bist so eine tolle, wirklich positiv, dem Positiven zugetane Frau, dass du den richtigen Weg gehst und vielleicht ist das sogar deine Rettung, dass du es genau so machst, Hilla. Ja. Mensch, ich drück dir richtig die Daumen. Ja, danke. Sollte sich jemand melden, der in ähnlicher Weise eine unspezifische Erkrankung dieser Art hat, ja, möchtest du einen Kontakt haben? Ja, gerne. Das kann ich dir anbieten. Ja, super. Und bleib so, wie du bist. Und ich glaube, das ist die Hälfte der Medizin. Ja, danke schön. Alles Gute von Herzen. Ja, dir auch. Dankeschön. Tschüss, Hilla. Tschüss. 0800 220 5050 oder domian@wdr.de. Freie Themennacht heute und ihr könnt uns natürlich kostenfrei erreichen, wie das hier so üblich ist bei uns. Hier ist Markus. Markus ist 21. Guten Morgen, Markus. Guten Morgen, Domian. Hallo, Markus. Hallo, Domian. Und zwar will ich mit dir gerne über das Darknet reden. Über was für ein Netz? Über das Darknet oder auch das Deep Web. Das ist ein Bereich im Internet, der, sag ich mal, sehr abgeschottet ist. Ja, da kann man von außen nicht ohne weiteres drauf zugreifen. Man braucht spezielle Browser-Software. Mhm. Und ich habe neulich ein bisschen drüber gelesen, habe aber ziemlich nur Bahnhof verstanden. Du wirst uns jetzt aufklären. Genau. Und zwar ist auch die Warnung ist auch berechtigt, weil das Deep Web ist auf jeden Fall nicht was für jeden, weil es gibt da sehr, sehr heftige Inhalte auch. Ja, zum Beispiel etwas harmloseres ist zum Beispiel WikiLeaks, das sagt dir sicherlich was. Das wäre schlimm, wenn es nicht so wäre. Ja, und nein, es gibt aber auch heftigere Inhalte, wie zum Beispiel Drogen, Verkäufe oder auch Auftragsmörder, die man bestellen kann oder noch heftigere Sachen. Pornografie, Kinderpornografie auch? Selbstverständlich, ja. Ja, das Problem ist. Also das ist für den Laien ist quasi ein verstecktes Netz im Netz. Genau. Also es, wie gesagt, die aber, Anfragen, ja. Die aber Anfragen, wie? Ja, bitte sag du erstmal. Ja, die Anfragen werden über diverse Server weltweit geschaltet und dadurch kann man praktisch die Anfragen nicht mehr dem eigentlichen der eigentlichen Person zuordnen, die das praktisch angefordert hat, den Inhalt. Okay, aber wie kommt man, wenn man jetzt in diese dunklen Welten eintauchen will, in dieses Schattenreich sozusagen, wie kommt man da rein? Als ja, genau, also du kennst ja normalerweise, wenn du jetzt deinen Browser aufmachst, gibt es ja normale Internetseiten, wie zum Beispiel Google, die haben halt die Endung .de oder .com. Mhm. Und das Darknet oder Deep Web, die Internetseiten, die es da gibt, die haben halt die Endung .onion. Mhm. Und um auf diese Onion-Seiten zu kommen, braucht man eine spezielle Browser-Software. Der weit verbreitetste Browser dafür ist der Tor-Browser. Die benutzen weltweit Millionen Nutzer. Mhm. Und wenn man diesen Browser installiert hat, der ist kostenfrei, den kann sich jeder installieren, kann man auf solche Seiten zugreifen. Allerdings gibt es im Deep Web keine Suchmaschinen, beziehungsweise nicht so eine Suchmaschine, wie du sie zum Beispiel vom normalen Internet kennst, Google, sondern es gibt da eher Linklisten. Mhm. Und wenn man und diese Links praktisch werden sich untereinander zugeschickt und dadurch kann man dann auf solche Seiten zugreifen. Also es ist sehr, sehr verschlüsselt und aber du hast es jetzt erklärt, du weißt es. Bist du so einfach auch ein Laie, der sich da so reingefummelt hat, oder machst du es beruflich? Ich bin Informatikstudent im vierten Semester. Okay. Und auch daher bin ich erst auf das Darknet gestoßen. Aber wenn du es schon weißt als Student, als Informatikstudent, wissen es die Sicherheitsbehörden ja schon längst. Selbstverständlich. Was können die tun, wenn es da um Drogen, um Kinderpornografie, um Auftragsmord, Bestellungen und so weiter geht? Was kann man da tun? Es gibt, also im Prinzip können diese Behörden nur auf Fehler der Nutzer hoffen oder auf Fehler der Leute hoffen, die diese Inhalte zur Verfügung stellen. Es ist sehr, sehr schwer, die Daten rückzuverfolgen. Das heißt, dem eigentlichen User die Datenpakete zuzuordnen. Aber könnte man denn nicht von Seiten der Sicherheitsbehörden dieses dunkle Netz blockieren? Blockieren? Nein. Also es ist, man muss sich das so vorstellen, dass das Darknet, sag ich mal, ein Zusammenschluss ist von den Usern unter sich. Es gibt halt Knotenpunkte, sag ich mal, und jeder viele User, also man kann das einstellen, ob man selber auch Teil dieses, sagt man, dieser Verschlüsselung sein möchte und seine eigene IP im Prinzip auch zur Verfügung stellen möchte. Und praktisch, das ist so ein Zusammenschluss von den ganzen Usern, dass über mehrere Adressen, über mehrere IPs und über mehrere Computer die Daten hin und her geschickt werden und das im Prinzip deine IP-Adresse taucht irgendwo auf, aber es kann nicht genau zugeordnet werden, welches Paket letztendlich du also ein Dschungel in der Unterwelt. Genau. Was hast du in diesem Dschungel selbst persönlich schon gemacht oder erlebt? Ja, also ich kann mal ein paar Stories erzählen, beziehungsweise eine konkrete Story, die ich sehr sehr unheimlich finde auch, weil diese Stories tauchen teilweise in abgeschwächter Form auch auf Portalen wie YouTube auf. Dann nutzen das irgendwelche YouTuber, um halt ein bisschen was darüber zu erzählen und Klicks zu bekommen. Und eine konkrete Story ist zum Beispiel über einen Roboter, der nennt sich Terra the Android. Und dieser Roboter soll von einem Serienmörder entwickelt worden sein, der Frauen entführt und diese lebendig begräbt. Und dieser Roboter ist mit Kabeln verbunden. Das andere Kabelende endet praktisch in dem Grab von diesem. Und der Roboter vergräbt die Frauen? Nee, der Roboter reagiert auf die Bewegungen der Frau. Also, und was macht wie reagiert er? Was macht er? Er bewegt sich, wenn die Person sich bewegt, bewegt sich der Roboter und wenn die Person um ihr Leben schreit, dann singt der Roboter. Er singt I feel fantastic und dann irgendwann in unregelmäßigen Abständen sagt er sowas wie Please leave, run, run, run. Ich habe mich mit diesem Roboter relativ intensiv auch auseinandergesetzt, weil ich den schon sehr unheimlich fand und auch irgendwo interessant. Und dieses Please leave, run, run, run soll dieser Erschaffer einprogrammiert haben, weil er weil ihm das gefallen hat, wie diese Frauen um ihr Leben geschrien haben praktisch. Also die haben geschrien Please leave. Ja, klingt wie eine Szene aus irgendeinem seltsamen Mystery-Horror-Thriller. Genau, es gibt also wie gesagt auf einschlägigen Internetportalen oder Videoportalen auch Videos dazu. Okay, das ist jetzt eine Sache, die du da entdeckt hast. Ist das denn auch real so passiert oder ist das eine Fantasie? Es gibt Indizien dazu, also für diese konkrete Geschichte gibt es sehr, sehr viele Indizien dazu, dass es tatsächlich so passiert ist. Na, was heißt Indizien? Gab es wirklich verschwundene Frauen, die letztendlich irgendwann gefunden wurden und hat man diesen Roboter real gesehen? Also dieser Roboter existiert real. Das kann man sich auf diesen Videos auch anschauen. Über das Verschwinden von Frauen im Zusammenhang mit diesem Roboter gibt es nicht so viele Informationen, weil man aber relativ... Dann könnte man sagen, das ist einfach nur Fantasie. Was ist da jetzt, wenn es eine reine Fantasie ist, ist es wie ein Horrorfilm, ein Horrorclip und das war's dann auch. Ja, es gibt halt Fakten oder beziehungsweise, wie gesagt, Indizien, die dazu sprechen. Aber jetzt, wie gesagt, das ist jetzt nur so eine Story, sag ich mal, die im Darknet aufgekommen ist, beziehungsweise... Okay, was hast du noch gesehen oder gehört oder erlebt da? Genau, es gibt zum Beispiel eine Seite von, wo sich Mörder und Vergewaltiger und Pädophile halt austauschen und über konkrete Vorgänge sie sich, wie gesagt, austauschen und Vorschläge bringen, wie man zum Beispiel besonders gut Kinder entführt oder Frauen vergewaltigt oder und so weiter. Und man kann auch, oder diese Leute können halt gegenseitig auch Leute beauftragen, irgendeine bestimmte Person zu überfallen oder so eine Geschichte. Das ist wirklich, das ist in der Tat gespenstisch, finde ich. Das andere ist vielleicht so ein bisschen Fantasy-Zeug, aber das ist, hier geht's ja um ganz reale Sachen. Ja, es gibt da wirklich sehr, sehr kranke Sachen. Es gibt da auch, wie gesagt, Videos, wo ich dringend von abraten kann, diese zu suchen oder anzuklicken, weil da ist auch häufig strafrechtlich relevantes Material dabei. Aber du hast es gemacht. Und du nimmst das Risiko in Kauf. Warum? Naja, ich habe konkret diese Videos nicht angeklickt, beziehungsweise ich weiß, dass sie existieren. Ich weiß, habe auch mit Leuten zu tun, die sie angeklickt haben. Strafrechtlich, weil es kinderpornografische Sachen sind? Oder was ist da strafrechtlich? Ja, zum Beispiel, unter anderem. Es gibt halt Videos, wo Kinder getötet werden und Leute nehmen das halt auf und stellen es halt ins Internet, ins Darknet rein. Und es gibt halt andere Leute, die bezahlen da Geld für, um diese Inhalte zu bekommen. Oder es gibt halt auch... Traurigerweise brauchen wir ja gar nicht ins Darknet zu gehen, wenn wir gewisse Videos von IS uns anschauen. Da brauchen wir nicht ins dunkle Netz zu gehen. Aber noch, trotzdem die Frage an dich, Markus. Warum beschäftigst du dich damit? Du könntest doch sagen, okay, ich weiß, dass es das gibt und klappt ja, zu. Auf der einen Seite... interessiert mich, wie gesagt, dass die ganze Technik und diese, was dahinter steckt. Ja, okay, du bist. Ich bin ja Informatikstudent. Ja, klar. Genau. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch irgendwo der Reiz am Verbotenen mehr oder die weniger. Die Faszination am Bösen. Am Bösen, genau, am Bösen. Wobei du natürlich wirklich vorsichtig sein musst, dass du da stehst ja halb in der Illegalität und du könntest große Probleme bekommen. Genau, also wie gesagt, ich kann den Leuten nur davon abraten, wahllos irgendwelche Links anzuklicken, weil diese Links, die sind nicht gekennzeichnet, also man kann anhand der Links nicht erkennen, welche Seite dahinter steckt. Die haben halt, wie gesagt, verschlüsselte Namen und wie gesagt, ich kann den Leuten nur abraten, auf solche Links zu klicken, geschweige denn Dateien runterzuladen, denn in diesen Dateien, die es im Tor-Netzwerk gibt, gibt es zum einen Trojaner, das heißt, Unbefugte können Zugriff auf deinen Rechner haben und können zum Beispiel deine Webcam hacken. Es gibt nämlich Seiten, wo illegal oder wo gehackte Webcams als Stream angeboten werden. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, können Inhalte halt strafrechtlich relevant sein. Ne? Klar, das 1000 Gefahren drohen da. Ja. Markus, du hast uns einen kleinen Blick in eine düstere, gruselige Welt gegeben, die es eben auch gibt, weil der Mensch so ist, wie der Mensch ist. Aber man sollte die Finger davon lassen. Absolut. Also man sollte, das Darknet ist jetzt, sage ich mal, nichts, was man unbedingt gesehen haben muss. Das kann ich ganz klar sagen. Sehr gut. Danke für den Hinweis und danke für den Anruf, Markus. Alles klar, danke. Tschüss, ciao. 1:34 Uhr, ihr Lieben. Und hier ist Florian. Florian ist 28. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Florian. Um was geht's? Ich habe heute diese schöne Ungarn-Pressekonferenz gesehen, sage ich mal. In Brüssel? Nee, in Ungarn war das doch mit dem Präsidenten. Das war in Brüssel. Oder war das? Das war in Brüssel. Ja, das war in Brüssel. Ja, ja. Der ungarische Chef war in Brüssel und hat uns ja quasi in die Schuhe geschoben, das sei unser Problem mit den Flüchtlingen und kein europäisches Problem. Das meinst du doch, ne? Oder was? Ja, genau, weil im Endeffekt haben wir ja auch eine hohe Attraktivität. Gerade die Wirtschaft, wenn man jetzt so die letzten Jahre mal so sieht, was von den Medien generell von der EU jetzt gekommen ist, finanziell, sag ich mal, so die Probleme in Spanien, Italien, Frankreich, da hat sich ja Deutschland ja immer ganz gut hervorgehoben. Ja. Geringe Arbeitslosenzahlen und auch in Syrien wissen die Leute ja, also gibt's ja Leute, die sich dafür auch interessieren, was so in der Weltpolitik passiert oder Was sagst du denn zu der Aussage des ungarischen Präsidenten, dass diese Flüchtlingsproblematik ein deutsches Problem ist? Ja, das kann ich halt nicht verstehen, weil es sind alle in der Europäischen Union, ja. Und in dem Fall kann man zum Teil dieses Union einfach wegstreichen, weil es dann eigentlich nur noch europäische Staaten sind, weil keiner sich dann irgendwie dann zuständig sieht. Mhm. Also so ein Griechenland ging, wegen den Hilfen jetzt, wegen dem finanziellen, da haben wir ja auch ja gut unterstützt. Ja, wir hätten jetzt auch bei den letzten 80 Milliarden hätten wir auch sagen können, wir geben eine Milliarde, den Rest müsst ihr selber zusehen, wie ihr das zusammenkriegt. Weil mit den Flüchtlingen ist es ja genauso. Die ganzen Länder wollen ja keine Quote haben, sondern ja nur, ja, wir nehmen so und so viele Tausende und dann reicht das. Mhm. Das finde ich halt irgendwie, wenn man eine Union ist, dann muss man da auch irgendwie zusammen damit agieren. Und leider hat dieser Mann gezeigt, dass man da irgendwie nicht zusammen daran arbeiten möchte, weil es einfach nicht wirklich interessant ist. Ja, und das Traurige daran ist, dass er nicht alleine da steht, sondern es gibt noch viele osteuropäische Länder, die das ähnlich sehen. Und was ich noch viel schlimmer finde, bei den osteuropäischen Ländern kann ich es bei den Kleinen noch verstehen, die sind selbst arm und sind auch nicht so erfahren mit der Aufnahme anderer Kulturen. Aber was ich sehr schlimm finde, ist die Position Englands. England ist ebenfalls ein großes, reiches Land mit einer starken Wirtschaftskraft und sie schotten sich ab und lassen zu, dass in Calais untragbare Zustände herrschen und die Menschen weggeprügelt werden von dem Tunnel. Da kann ich nur dazu sagen, das sind irgendwie die Engländer. Ich habe bei den Engländern eh immer so ein bisschen das Gefühl, weil es eine Insel ist, dass sie sich eh immer ein bisschen so außen vor sehen. Mhm. Wie findest du denn zurzeit unsere deutsche Politik in Sachen Flüchtlingen? Die sind auch selber damit überfordert. Also ich wäre damit auch überfordert, wenn man sich mal überlegen muss, die müssen das ja irgendwie strukturieren. Und da kann man aber keine Struktur reinbringen. Wenn man sich jetzt mal überlegt, was jetzt zum Beispiel in München, als der erste Zug ja von Ungarn gefahren ist, bevor das ja gesperrt wurde erstmal, wo dieses Schengen-Abkommen dann wieder beachtet wurde, sage ich mal. Das ist ja dann schon auch ein logistisches Problem dann auch. Wenn man sich jetzt mal überlegt, dass viele Flüchtlinge hierher gehen, auch die ganzen anderen EU-Staaten ja auch die Flüchtlinge ja zum Teil weiterwinken. Mhm. Wenn Italien macht ja auch so, die registrieren ja auch nicht, die schicken dann weiter, die sind eher interessiert, ja, geht mal weiter, ihr wollt nach Deutschland, hier seid ihr eh nicht richtig und so. Ja. Allerdings muss man sagen, ich habe es ja vorgestern auch schon gesagt, dass die Bayern das im Moment hervorragend lösen. Das ja, ist organisatorisch und logistisch hervorragend gemacht und heute Abend kam ein langer Bericht in Tagesthemen, glaube ich, war das, oder im Heute-Journal, wo auch die Flüchtlinge interviewt worden und die waren völlig aus dem Häuschen vor Dankbarkeit, weil das alles gut läuft und dass die Bevölkerung sehr gut einbezogen ist und die Hilfe sowohl von staatlicher Seite als auch von der Seite der Bevölkerung kommt. Also da kann man nichts kritisieren, finde ich. Ja, das ist ja der größte Pluspunkt von unserer Bevölkerung, dass wir dann doch dafür uns wirklich da in der Pflicht sehen und auch helfen wollen, weil wenn diese Hilfe nicht wäre, dann wäre auch diese Willkommensmentalität ja nicht dann so hoch, weil ja dann wirklich die überforderten Menschen Ich hoffe nur sehr, dass die Stimmung nicht irgendwann kippt und dass wir das klug so weiter handeln können. Das ist ein großes, ganz, ganz großes Problem für die politische Klasse, das gut zu organisieren. Ich sehe das eher ein bisschen skeptisch, dass das auf lange Sicht gut geht, ja, wenn diese Einwanderungszahlen, sage ich mal, steigen würden oder auch nur auf diesem Pegel bleiben, das über, sagen wir, die nächsten 5 Jahre, dann haben wir hier auch ein ganz großes Problem. Ja, natürlich. Weil wir das da irgendwie nicht handeln können auch. Dann irgendwann ist auch mal Schluss. Also es kann sein, dass im Laufe dieses Jahres so viele Menschen kommen, wie Köln zum Beispiel Einwohner hat, fast. Das ist schon eine große Nummer. Florian, ja, aber wir sind uns beide einig, dass man da mit kluger und vorsichtiger Hand rangehen muss, dass wir den Menschen helfen müssen. Und dass es toll ist, wenn wir in der Welt den Ruf genießen, dass wir das moralisch gut lösen. Im Endeffekt ist es ja für uns ein Kompliment. Wir haben ja ein gutes Ansehen. Wenn so, genau, die Leute wirklich genau freiwillig zu uns kommen gehen können, können wir, haben wir ein gutes Aushängeschild gehabt. Allerdings, oder? So war es nicht immer. Genau. Ja. Und das hat sich ja jetzt eigentlich ganz gut geändert. Nur genau. Florian, ich danke dir. Ja? Ja, okay. Ich wollte nur halt sagen, ich sehe halt auch die anderen Staaten einfach in der Pflicht. Absolut, sehe ich auch so. Das geht nicht, dass das einer alleine machen kann. Hoffentlich kriegen die es gelöst. Ich danke dir für deine Meinungsäußerung, Florian. Ich danke auch, Domian. Tschüss, ciao. Ciao. Hier ist die Hilde. Hilde ist 75. Guten Morgen, Hilde. Guten Morgen, Domian. Hallo, Hilde. Kann man meine Stimme verstehen? Sehr gut, ja, ich verstehe dich gut. Um ja? was geht's? Es geht darum, ich vermiete ein Zimmer und habe dadurch jetzt nach 8 Jahren nach dem Tod meines Mannes einen Gast im Haus gehabt, den ich vor mich stehen gesehen habe und mich drin verknallt habe. Langsam nochmal, du hast diesen Gast, deinen Mieter vor dir stehen gesehen und was hat er? Ja, und habe mich direkt drin verknallt. Ach, du hast dich verknallt in den? Ja. Jetzt verstehe ich erst. Das ist ein Mensch, den ich eigentlich nie wollte. Also er wohnt zur Untermiete bei dir, ne? Nein, der hat bei mir vorübergehend gewohnt gehabt, weil das Haus, wo er als Mieter wohnt, renoviert wurde. Ach so. Und da mussten die von der Gesellschaft aus sich eine andere Bleibe suchen, wegen dem Krach und Dreck etc. Und dann hat er bei mir eine Unterkunft gefunden. Und ja, er steht vor mir, weil er sich das Zimmer angucken wollte. Und da war es um mich geschehen. Wie alt ist der Knabe denn? 19 Jahre jünger wie ich. 19 Jahre jünger? Ja. Naja. Solange nicht, wenn er jetzt 19 Jahre wäre, dann würde ich jetzt zusammenzucken. Ja, genau, würde ich dann wahrscheinlich auch. Ich würde mich dann selbst für verrückt erklären. Ja, aber jetzt ist ja die alles entscheidende Frage, ob der Mann sich auch in dich ein bisschen verguckt hat. Er muss mich mögen, denn er ruft regelmäßig an. Er kommt auch oft. Er tut einiges für mich. Also man kann sagen, wenn ich irgendwie ein Problem habe, ich kann ihn anrufen, zwar nachts nicht, aber ich kann ihn anrufen und wenn ich weiß, er hat Dienst, dann unterlasse ich es zwar, weil es sich ja auch so gehört. Mhm. Aber er lebt alleine? Er lebt alleine, genau wie ich. Und wie lange? Vor 8 Jahren meinen Mann verloren habe. Ja. Da haben wir uns... Wie lange läuft das jetzt, dieser Kontakt zwischen euch beiden? Seit Mai. Seit Mai? Ja. Ist es denn schon zu einer Nähe, Annäherung gekommen oder gar eine Intimität? Die Intimität, nein, würde ich mir wünschen. Ja. Es ist zur Umarmung gekommen, es ist schon zur Wangenküssen gekommen. Mhm. Von meiner Seite aus kam es zu einer Wangenküssen, weil ich einen Schwips hatte durch Sekt, weil ich vorher nicht gegessen hatte. Und ich trinke sonst gar keinen Alkohol. Und da ist das halt eben passiert und muss ihm angenehm gewesen sein, sonst sagen wir mal, hätte er es nicht erwidert. Ja. Und ich habe ihm auch gestanden, dass ich eine sehr lieb gewonnen habe und dass er für mich ein Schatz ist. Mhm. Und ich traue mich aber nicht direkt ihm zu sagen, dass ich eine liebe, dass ich eine vermisse. Das ist jetzt die Frage, ob er das interpretiert oder ob er einfach denkt, du hast ihn lieb gewonnen als guten Freund. Das kann ja auch sein. Ich weiß es nicht. Ich habe Angst, wenn ich ihm sagen würde, dass ich eine verdammt liebe, dass das Verhältnis, was jetzt besteht, kaputt geht. Ich verstehe. Wenn er bei mir ist, bin ich happy. Wenn er weg ist, möchte ich hinterher schreien, komm wieder, komm zu mir, kommen mir die Tränen und. Also muss man jetzt mit ganz vorsichtiger Hand daran gehen, damit man nichts kaputt macht. Ja. Ja. Ich weiß nur nicht wie und. Ja, ich habe Angst. Wurde denn schon mal so über das Thema Beziehung und Liebe und nein. Gesprochen nur, mal so generell gesprochen? Nein. Du weißt auch nicht, ob er nicht vielleicht sogar irgendwas nebenbei am Laufen hat? Nein. Das hat er nicht oder du weißt es nicht? Ich weiß es, er hat es nicht. Er hat es nicht? Nein, dafür ist er zu viel bei mir und ruft zu oft an, genau wie ich. Anrufen kann, wann immer ich möchte, wenn er es frei hat. Wie lange liegt denn seine letzte Beziehung zurück, weißt du das? Ja, die ist kurz bevor er, sagen wir mal, hier das Zimmer genommen hatte, ist das da in den Brüchen gegangen. Mhm. Also, das ist noch gar nicht so lange her dann? Nein. Ja. Hat er Kinder? Nein, er ist wie ich frei. Und ja. Es kann natürlich sein, dass das der dich als mütterliche Freundin sieht. Könnte sein, ja. Kann aber auch sein, dass er sich genauso vorsichtig herantastet wie du. Ja. Das heißt, du müsstest noch einen kleinen Tick näher an ihn rangehen. Aber so, dass wenn du dann merkst, dass da kommt nichts zurück, dass du nichts kaputt machst. Das Komische ist ja, er nimmt mich ja selber im Arm und drückt mich und es ist nicht nur von mir aus, er nimmt mich ja automatisch auch so fest im Arm, als wenn er sagen wollte, verdammt, ich hab dich auch lieb oder so ähnlich. Hilde, ich würde an deiner Stelle, das ist ja noch relativ frisch, seit Mai. Ich würde euch noch so ein halbes Jahr so geben und beobachte das mal. Lass sich das Ganze mal entwickeln. Vielleicht durch eine Entwicklung und durch das häufige Sehen entsteht ganz von alleine diese Nähe und das löst sich alles in etwas Gutem auf. Oder aber du merkst so nach einem halben Jahr, der hat seine Grenzen. Ich würde, also anders ausgedrückt, ich würde jetzt im Moment nicht mit der Tür ins Haus fallen. Nein. Auf keinen Fall. Das sagte ich ja, Eva. Ich habe Angst, dass dann das Schöne, was jetzt ist, kaputt geht. Genau, genieße das so, wie es jetzt ist. Das ist ja auch schon mal sehr viel wert. Und lass es mal langsam sich entwickeln. Wir kommen in den Herbst, wir kommen Weihnachten. Vielleicht könnte man gemeinsam Weihnachten feiern. Ist ja dein Wunsch. Bitte? Ist dein Wunsch. Na siehst du, das ist doch wunderbar. Ja. Ja, das ist doch toll. Und vielleicht sogar das Silvester miteinander verbringen. Und wer weiß, wie sich dann alles entwickelt. Ich rate dir, erstmal gar nichts so offensiv zu machen, sondern diese schöne Entwicklung einfach laufen zu lassen. Ja, muss ich wohl. Wenn es auch ein bisschen schwer fällt. Es fällt verdammt schwer. Ja, aber du hast ihn, doch sei doch froh, dass er da ist und dass er so oft zu dir kommt. Das ist doch schon mal ein sehr schönes Lebensgefühl. Ja, ich sag ja, ich bin ja auch happy, wenn er hier ist, nur es tut immer wieder weh, wenn er wieder geht und wenn er einen Hörer aufgelegt hat, dann möchte ich schon wieder. Aber du weißt ja, dass er wieder anruft und dass er wiederkommt. Ja. So, wenn er hat das schon gesagt mit Weihnachten? Ja. Ja, das ist doch toll, Mann. Das war er hat gesagt, er möchte mit mir Weihnachten verbringen. Also, ich sag dir mal eins, wenn man das jemandem sagt, dann ist das schon ein fettes Kompliment. Und bis dahin könntet ihr vielleicht auch mal gemeinsam noch ein paar schöne Sachen machen. Du kannst dir auch noch was ausdenken, was du mal vorschlägst. Ja, im Moment ist er wohl viel im Stress und er hat auch schon geplant, zum Oktoberfest zu fahren. Im Oktober fährt er für 3 Wochen zur Türkei. Mhm. Das sind schon alles bei ihm feste Termine, da kann ich nicht zwischengehen. Nee, das ist klar. Möchte ich auch nicht. Nee, das ist klar. Und so viel Angebote ich auch früher durch meine Pflegekinder hatte, in der Türkei Urlaub zu machen, da habe ich Angst vor. Mhm. Mhm. wohnen auch viele Menschen da, die ich hier in Deutschland geholfen habe und die zurückgegangen sind. Aber nach Südtürkei, nein. Okay, aber er hat Ausland, nein. Er hat das ja auch nicht vorgeschlagen. Nein, um Himmels Willen. Okay, also, wie gesagt, Hilde, lass es langsam angehen, wenn es dir auch schwer fällt. Und freu dich einfach, dass du so einen netten Menschen da um dich herum hast. Das ist auch schon einfach ein tolles Glück, einen Freund zu haben. Ja, das ist ein Mensch, wo ich nie mit gerechnet habe. Vor allem, er hat ein kleines Ziegenpärchen, er hat ein kleines, sagen wir mal, Pferdeschwänzchen. Sowas habe ich nie gemocht früher. Ich wollte immer einen gepflegten Mann um mich haben, habe ich eigentlich auch immer gehabt. Aber er war auch ungewöhnlich gekleidet mit Ledermantel und. Mhm. Also. Aber du hast auch eine erotische Sehnsucht. Ja, sicher. Du möchtest gerne mit ihm Zärtlichkeiten austauschen und Sexualität erleben. Ja, möchte ich mal wieder erleben, ja. Wie lange hast du es jetzt nicht erlebt, seitdem dein Mann tot ist? Über 10 Jahre. Über 10 Jahre, okay. Ja. Ja, dann hat man wieder mal ein bisschen Interesse daran. Ja. Und Lust. Ich verstehe. Aber trotzdem, Hilde. Erstmal Gratulation, dass der Mensch in deinem Leben aufgetaucht ist. Und ich drücke dir die Daumen, dass sich das gut und intensiv entwickelt. Okay. Und sei tapfer. Ja, muss ich schon. Ja, alles Gute und viel Glück. Danke mich. Sehr gerne. Tschüss. Ciao. Wollen wir mal für die Hilde hoffen, dass das wirklich ist, was wird. Das ist doch ein großes Glück, wenn man mit 75 nochmal sich richtig verliebt und sogar alles drum und dran erleben kann. Hier ist Peter. Peter ist 30. Guten Morgen, Peter. Hallo, Domian. Hallo, Peter. Was ist dein Thema? Vorweggeschickt, ich bin ein großer Bewunderer deiner Sendung und ich hatte immer im Gefühl, dass wir irgendwann mal miteinander sprechen werden. So, und jetzt ist es soweit. Das ist jetzt aber so das traurige Thema ist, das überrascht mich doch schon sehr. Was ist passiert? Und zwar hatte ich eine 10-jährige Beziehung mit meiner mittlerweile Frau, die sich jetzt vor 2-3 Wochen von mir getrennt hat. Und ich habe jetzt die ganz große Sorge, dass ich meinen Sohn hier nicht mehr wiedersehen werde. Wie alt ist der Sohn? Der Sohn ist jetzt gerade 1 Jahr alt geworden. Oje. Warum habt ihr euch getrennt? Ach, ich weiß nicht. Also das begann alles zum Jahreswechsel. Da war so der erste große, ganz große Streit. Sie hat mir das Kind einfach entzogen, ist damit zu ihrer Mutter gefahren und ihr habt gar nicht zusammen gelebt. Doch, wir haben zusammen gelebt. Wir haben über 8 Jahre lang zusammen gelebt. Die Probleme begannen irgendwie vor 1-2 Jahren. Kurz vor der Hochzeit bin ich auf ihren Facebook-Account gegangen. Ich muss dazugeben, ich bin da gar nicht so der Typ dafür, dass ich jemandem hinterher spioniere. Also sie hatte immer mein allergrößtes Vertrauen. Mhm. Und irgendwie durch einen Zufall bin ich auf ihre Seite gekommen und habe da auf archivierten Nachrichten gesehen, dass sie da mit irgendwie fremden Männern geschrieben hat. War es beim Schreiben geblieben oder hat sie sich mit denen auch getroffen? Naja, die Sache, also sie hat sich vermeintlich mit ihnen getroffen und ich habe sie angefleht, mir die Wahrheit zu sagen, was denn da passiert ist. Und also das, wie gesagt, das war kurz vor der Hochzeit. Und sie hat hier eine Komödie abgeliefert, Domian, das kannst du dir nicht vorstellen. Diese Leistung war Oscar-reif. Ich habe die Frau über alles geliebt und sie lügt mir einfach ins Gesicht und sagt mir, da war nichts. Da ist nichts passiert, wir haben uns nur irgendwie mal getroffen zu einem Käffchen. Aber du bist sicher, dass da was passiert ist, aufgrund dessen, was du gelesen hast? Im Nachhinein hat sie es zugegeben. Ich habe auch mit den jeweiligen Typen, also es war nicht nur einer, es waren mehrere. Ich habe ein paar Typen davon angeschrieben und dabei ist dann herausgekommen, dass da tatsächlich mehr passiert ist. Ja. Und das hat mich sehr verletzt. Und war da in der Hinsicht auch sehr enttäuscht von ihr. Ja, klar. Hast du denn dann den letzten Schritt der Trennung angestoßen? Nein, das war sie. Also ich hätte mich von meiner Familie nie getrennt, muss ich dir sagen. Also auch trotz dieser ganzen Vorkommnisse. Das hat mich zwar immer irgendwie belastet, aber nee, Domian. Also da bin ich nicht der Typ für, um da einfach irgendwo die Tasche zu packen und zu gehen. Ja, Probleme finde ich, auch wenn man sich dann irgendwie, ja. Was hat sie denn gesagt, als sie vor 2-3 Wochen dann gegangen ist? Ja, also wir hatten jetzt vor, in eine gemeinsame, also in eine größere Wohnung zu ziehen. Und das war dann montags während des Umzugs, früh warm, sagte mir, sie zieht einfach nicht mehr hier in die gemeinsame Wohnung ein. und hat mit mir vorher den Mietvertrag unterschrieben und ja. Okay, hat das dann vor vollendete Tatsachen vorgestellt. Und dann hast du gesagt, warum und was hat sie darauf geantwortet? Du, da von ihrer Seite aus, da kommen nicht viele. Sie zuckt da mit den Schultern und sagt, ja, wir haben uns scheinbar irgendwie auseinandergelebt, wir haben da andere Lebenspläne. Nee, Domian, also das ist so für mich eine Sache, die ich einfach so nicht, naja, akzeptieren ist. Ich muss es akzeptieren, aber die ich nicht verstehen kann. Gab es richtig heftigen Streit? Also mittlerweile ist die Situation tatsächlich auch das ein oder andere Mal eskaliert. Aber also es kam hier nie zu irgendwelchen zu Gewaltausbrüchen meinerseits oder wie auch immer ihrerseits. Also nee, aber man kann ja mit Worten auch heftig aneinander geraten. Ja, also das ging schon teilweise heftig zur Sache, aber ja, was ja. Irgendwo, ne? Was soll ich dir dazu sagen? Und jetzt hast du Angst, dass du dein Kind nicht regelmäßig sehen kannst? Ja, also sie hat mir das angedroht, dass sie irgendwie das alleinige Sorgerecht für sich beantragen möchte. Und das tut mir unheimlich weh, ja. Das Kind ist nicht irgendwie aus Jux und Dollerei entstanden. Das ist meiner Seite aus Liebe entstanden. Mhm. Ich hatte Zukunftspläne mit ihr. Wie sind denn da die Aussichten? Hat sie Chancen, das alleinige Sorgerecht zu bekommen? Das weiß ich nicht. Das ist jetzt alles irgendwie, also es gab einen Termin beim Jugendamt, wo wir darüber sprechen wollten, wie es jetzt weitergehen sollte. Wir hatten im Vorfeld besprochen, dass wir uns das Sorgerecht ist ja sowieso dadurch, dass wir verheiratet sind und das Kind in der Ehe entstanden ist, sowieso geteilt, jetzt momentan. Genau. Und der Kleine sollte dann abwechselnd bei mir und bei ihr dann wohnen, also Wochenwechsel. Und ich musste da irgendwie aber jetzt mal die ganze Luft aus der Diskussion nehmen, weil sie zwar beim Jugendamt dann sagt, ja, also möchte sie so machen, aber da äußert sie sich auch nicht so richtig, ne? Also man kennt sich ja seit 10 Jahren und da weiß ich schon, dass sie da irgendwie Bauchschmerzen mit der Entscheidung hat und letztendlich da nicht so glücklich ist, ja? Deswegen, Peter, du von ganz außen jetzt und objektiv gesehen wahrscheinlich, halte ich es für ausgesprochen klug, dass du, es geht jetzt in erster Linie nicht um deinen Schmerz, dass du diese Frau offensichtlich verloren hast, sondern es geht es geht um das Kind. Es geht in erster Linie jetzt darum, dass du dich klug verhältst, dass sie keine Argumente gegen dich in der Hand hat. Das heißt, ich würde an deiner Stelle jetzt diesen ganzen Schmerz und den ganzen Zorn und deine Verletztheit, was jeder Mensch verstehen kann, runterschlucken oder zumindest nicht ihr zeigen, sondern du musst dich ihr gegenüber sachlich verhalten. Fast freundlich, sage ich, aber sachlich auf jeden Fall. Damit das fiel mir in den letzten Tagen ein bisschen schwer. Das muss ich dir ganz ehrlich zugeben. Verstehe ich. Dann musst du dir für die Übergangszeit eine Hilfe suchen, damit du keinen strategischen Fehler da machst. Ich würde dir auch raten, zumindest einige Male einen Rechtsanwalt zu konsultieren, das ist ja nun wirklich ein kompliziertes Geflecht mit diesen Sorgerechtsfragen, dass du einfach eine gute juristische Beratung an deiner Seite hast. Ja. Aber die Emotion muss da raus. Du musst auch dem Jugendamt signalisieren, dass es dir um das Wohl deines Kindes geht und dass du möchtest, dass dein Kind mit Vater aufwächst. Ja, auf jeden Fall, Domian, aber weißt du, was ich meine? Von heute auf morgen, also das hat sich zwar angekündigt, aber von heute auf morgen, ja, du glaubst irgendwie an etwas, du glaubst an einen Menschen, du hast da irgendwie einen guten Freund, eine Liebhaberin, eine Frau, was auch immer. Ja, und aber von heute auf morgen heißt es, weißt du was, du kannst dich mal am Arsch lecken. Naja, so von heute auf morgen ja nicht. Da lief ja schon einiges vorweg, was du entdeckt hast über Facebook. Ja. Das heißt, in ihr ist da schon lange eine Distanz zu dir entstanden. Und so traurig das auch ist, das wirst du einfach akzeptieren müssen, dass die an einer Beziehung mit dir nicht mehr interessiert ist. Ich fühle mich da in der Hinsicht aber einfach ausgenutzt, ja. Verstehe ich. Domian, also ich bin da ein sehr verantwortungsbewusster Mensch, ja, und ich laufe hier nicht durch die Welt und möchte irgendwie meine DNA verstreuen, sondern habe mich da schon irgendwo bewusst entschieden, mit jemandem naja, tatsächlich neues Leben zu schaffen. Mhm. Peter, ja, jetzt muss ich das sehr unangenehme machen. Ich muss dich jetzt unterbrechen, weil die Sendung gleich vorbei ist. Du hörst es im Hintergrund. Aber dennoch bitte ich dich aufzulegen und wir rufen dich gleich nochmal an, okay? Ich danke euch. Sehr gerne. Alles Gute, und Peter. Mach bitte so weiter, ja? Dankeschön. In der Technik, Uwe van Betterei. Bis morgen.